move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. It's a till the early morning, girl. It's a good just standing up. Come on, get busy. But she that booty don't stop when the beat drop. Just keep singing it, get jiggy. Get drunk, stop percolate. Anything you want, because it's not the hit. Don't take busy. I want to see you get lost when the rhythm is divine. I'm a lyric of my electricity. Y'all know what if y'all tell you nothing, so you don't know your destiny. Don't take the ladies for far with us. In the car with us, in the war with us. In the club, they want flex with us. To get next to us, they want back with us. Come to the one drag, night, my flame. Can I call my name, and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on, girl. It's all good, just turn me on.

Motorola Mix Mission. Das ist nur das Vorspiel! Jetzt geht's gleich richtig ab hier! We'll be right back. Wollt ihr schon Feierabend oder was hier? Ihr verarscht mich! Und er nochmal schreibt, muss ich euch was sagen. DJ Schock ist im Haus hier! Schon gewonnen. Und das hören wir auch auf Sunshine Live. Hier ist Kid Alex, die neue Fame. Mama. Mixmission. Lars, ich sag guten Morgen! Alles klar bei euch hier? Sagt doch gleich, dass wir die beste Diskothek deutschlandweit sind. Ja! Ein bisschen Bescheidenheit gehört dazu. Da feiern sogar unsere Moderatoren im gläsernen Studio. Ja, lauter! Auch mal ein Riesenapplaus an die zwei Jungs. Wir machen harte Arbeit. Und jetzt tun sie, als würden sie schwitzen, obwohl das alles klimatisiert ist. I'm a slave. Das gibt sich, Leute. Wahnsinn mit euch hier live aus der Dance Factory in Dresden. Live für uns am 4.3. auf Tour, Alexio Kipper! Mit so einer Stille wird das nie was. Musik.

Corona Mix Mission. Yeah. get enough. Listen what you say, or listen what your folks say. It's a tough decision to make. I don't really wanna lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act and their attitudes. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. I'm going out. If we love one another, why should we let this go further? Can't you see it's gonna pull us apart? If you think I can't afford unendlich nackig. Mach dich endlich nackig. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. I'm in the rain. Bisschen Begeisterung hier Dresden, oder? Der Clubbing Man! Ich glaube, langsam wird es der Clubbing Man. Wir sagen Welcome, Mr. Kiefer! Richtig los! viel zu leise hier, Dresden. Ich sag nur eins, mein Lieben, zur Entscheidung. Clubbing Man und DJ Shock sind hier und nicht woanders. Ich glaube, dass Mellies hat gewonnen! Und ihr seid schuld! Aber ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben. Das ist gut so! Absolute Hymne für die DJs. Das ist eine ganze Menge heute hier. Einer winkt schon ab von The Clubbing Man. Der Schock hält sich noch wacker. Hier. Und wir vernichten jetzt den Sambuca. Ist das schon alles hier oder was? Dresden, wir wollen feiern! Yes! Heute ist Sunshine Live hier zu Gast in Mellies. Wir sind die Sieger! Go hier. Der Mann mit dem Hemd, der mit dem Hemd tanzt. Zieh dich aus, du Luder. We'll be right back. Ist das alles hier, Dresden? Ne? Laute! Geiler, harter Schock! Fast transmission.